Mosaikwandgemälde mit den Bildern von großen Menschen von Baek Doo-san wurden in verschiedenen Einheiten gebaut. Das Mosaikwandgemälde Großes Wattland wurde im Kreis Hetsang und der Schuhfabrik Suncheon im Bezirk Südpyongan und das Mosaikwandgemälde im Gebirge Baek Doo in der Parteischule des Bezirkes Nordpyongan errichtet. In der Stadt Dancheon vom Bezirk Südhamgyong wurde das Mosaikwandgemälde mit den Bildern von Genossen Kim Il-sung und Kim Jong-il aufgestellt. Die Enthüllungsfeiern fanden in den betreffenden Einheiten statt.